Erste einige Männer kamen aus Judi. Sie sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Sonst rettet Gott euch nicht. Zweiter Paulus und Barnabas stritten viel mit ihnen. Die Gemeinde schickte sie deshalb nach Jerusalem. Sie sollten dort mit den Aposteln sprechen. Dritter, die Gemeinde half ihnen bei der Reise. Sie reisten durch Phönizien und Samarien. Sie erzählten von den Nichtjuden. Alle Brüder freuten sich sehr. Vierter, sie kamen in Jerusalem an. Die Gemeinde und die Apostel begrüßten sie. Sie erzählten, was Gott durch sie getan hatte. Fünfter, einige Pharisäer waren nun gläubig. Sie sagten, man muss die Nichtjuden beschneiden. Sie müssen das Gesetz von Mose halten. Sechster, die Apostel und die Ältesten trafen sich. Sie wollten über diese Sache entscheiden. Siebter, es gab einen langen Streit. Dann stand Petrus auf. Er sagte, Gott hat mich vor langer Zeit gewählt. Achter, Gott kennt die Herzen der Menschen. Er gab ihnen den Heiligen Geist. Er tat das genau wie bei uns. Neunter, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen. Er machte ihre Herzen durch den Glauben rein. Zehnter, warum wollt ihr Gott jetzt prüfen? Ihr legt den Jüngern eine schwere Last auf. Unsere Väter konnten sie nicht tragen. Elfter, wir glauben etwas anderes. Der Herr Jesus rettet uns durch seine Gnade. Er rettet sie auf die gleiche Weise. Zwölfter, alle Menschen in der Versammlung waren still. Sie hörten Barnabas und Paulus zu. Die beiden erzählten von Gottes Wundern. Dreizehnter, als sie fertig waren, sprach Jakobus. Er sagte, Brüder, hört mir bitte zu. Vierzehnter, Simeon hat erzählt, was Gott getan hat. Gott wollte zuerst ein Volk aus den Nichtjuden haben. Fünfzehnter, das passt zu den Worten der Propheten. In der Schrift steht ein Text dazu. 16. Danach komme ich zurück. Ich baue das Haus von David wieder auf. Ich mache alles wieder neu. 17. Dann suchen alle anderen Menschen den Herrn. Auch alle Völker, die meinen Namen tragen. Das sagt der Herr. 18. Gott weiß diese Dinge schon seit ewiger Zeit. 19. Deshalb ist das meine Meinung, wir sollen es den Nichtjuden nicht schwer machen. Sie wenden sich zu Gott. 20. Wir schreiben ihnen einen Brief. Sie sollen kein Fleisch von Götzen essen. Sie sollen keine Unzucht treiben. 21. Man liest Mose schon lange in jeder Stadt. Man liest ihn jeden Sabbat in den Synagogen. 22. Die Apostel wählten Männer aus. Sie schickten sie mit Paulus nach Antiochia. Es waren Judas Barsabbas und Silas. 23. Sie gaben ihnen einen Brief mit. Darin stand, die Apostel grüßen die Brüder in Antiochia, Syrien und Kilikien. 24. Wir haben gehört, dass einige Leute von uns zu euch kamen. Sie haben euch Angst gemacht. Wir wollten das nicht. 25. Wir haben uns getroffen und gemeinsam entschieden. Wir schicken euch nun gewählte Männer mit Barnabas und Paulus. 26. Diese Männer haben ihr Leben für Jesus Christus riskiert. 27. Wir schicken also Judas und Silas. Sie werden euch alles auch persönlich sagen. 28. Der Heilige Geist und wir haben entschieden. Wir geben euch keine schwere Last. Nur wenige Dinge sind nötig. 29. Ist kein Fleisch von Götzenopfern. Ist kein Blut. Vermeidet Unzucht. Wenn ihr das tut, handelt ihr richtig. 30. Die Männer reisten nach Antiochia. Sie riefen die Gemeinde zusammen. Dann gaben sie ihnen den Brief. 31. Die Menschen lasen den Brief. Sie freuten sich sehr über den Trost. 32. Judas und Silas waren auch Propheten. Sie redeten viel mit den Brüdern. Sie machten ihnen Mut. 33. Sie blieben eine Zeit lang dort. Dann ließen die Brüder sie in Frieden gehen. Sie gingen zurück. 34. Silas entschied sich aber, dort zu bleiben. 35. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia. Sie lehrten das Wort des Herrn. Viele andere halfen ihnen dabei. 36. Nach einigen Tagen sagte Paulus, wir wollen die Brüder wieder besuchen. Wir gehen in alle Städte zurück. 37. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen. 38. Aber Paulus wollte das nicht. Markus hatte sie früher verlassen. Er hatte nicht mehr mit ihnen gearbeitet. 39. Es gab einen heftigen Streit. Deshalb trennten sie sich. Barnabas nahm Markus mit und fuhr nach Zypern. 40. Paulus wählte Silas aus. Die Brüder baten Gott um Gnade für sie. Dann reiste Paulus ab. 41. Er reiste durch Syrien und Kilikien. Er machte die Gemeinden dort stark.